Drittes Buch, Teil 6 von Geschichte des Peloponnesischen Kriegs von Thukydides, übersetzt von C.N. Osiander. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Erwäget ferner, dass ihr bei der Mehrzahl der Hellenen jetzt als Muster des Edelmutes geltet, wofern ihr aber Unbilliges über uns beschließet, und euer Spruch bei dieser Verhandlung wird wegen eures Ruhmes, und da auch wir, die jener betrifft, nicht in Missachtung stehen, nicht geheim und unbeachtet bleiben, so sehet zu, dass es euch eben nicht zum Lobe gereiche, dass ihr über edle Männer, ihr, die ihr die Edleren sein wollet, Ungebührliches verfügt und in gemeinschaftlichen Heiligtümern Griechenlands als Weihgeschenk den Raub von uns, dessen Wohltätern, dargebracht. Mit Entsetzen wird man vernehmen, dass Plataea durch die Lacedämonier zerstört sei und dass eine Stadt, deren Namen wegen ihres Verdienstes eure Väter auf den Dreifuß zu Delphi eingegraben, durch euch um der Thebaner willen aus der gesamten Hellenenwelt von Grund aus getilgt sei. Denn auf diese Höhe des Unglücks ist es mit uns gekommen. Erst gehen wir zugrunde, als die Perser die Übermacht der Waffen hatten, und nun sollen wir vor euch, einst unsern besten Freunden, dem Einflusse der Thebaner unterliegen, und zweimal müssen wir den härtesten Kampf bestehen, vor kurzem, wenn wir die Stadt nicht übergaben, Hungers zu sterben und jetzt auf Tod und Leben gerichtet zu werden. Wir Plataeer, die wir für der Hellenen Wohl über Vermögen eifrig waren, sind nun von allen verstoßen, einsam und hülflos. Keiner von denen, welche damals unsere Bundesgenossen waren, steht uns bei, und von euch, Lacedämonier, unserer einzigen Hoffnung, fürchten wir, ihr möchtet nicht standhaft bleiben. Gleichwohl bitten wir bei den Göttern, die einst über unserem Bund gewaltet und bei unserm Verdienst um die Hellenen, lasst euch erweichen und ändert euren Entschluss, wenn ihr etwa durch die Thebaner beredet, schon einen solchen gefasst haben solltet, und verlangt von ihnen den Gegendienst, dass sie nicht solche töten wollen, welche zu töten euch nicht gebührt. Lasst euch eine vernünftige Gefälligkeit von ihnen erweisen, statt ihnen eine beschimpfende zu leisten, und nehmet nicht, indem ihr andern ein Vergnügen gewähret, dafür die Last eines Verbrechens auf euch. Denn eine kleine Sache ist es, unsere Leiber zu vernichten, aber schwer, das Unrühmliche solcher Tat auszutilgen. Denn ihr würdet in uns nicht Feinde nach Recht und Billigkeit bestrafen, sondern Freunde, die notgedrungen euch bekriegten. Heiliger Pflicht gemäß wird nur dann euer Urteilsspruch sein, wenn ihr uns Sicherheit des Lebens gewähret, und bedenket, dass wir aus freiem Willen mit aufgehobenen Händen flehend uns an euch ergeben haben, und es Gesetz unter den Hellenen ist, solche nicht zu töten, und dass wir zudem stets eure Wohltäter gewesen. Denn schauet auf die Gräber eurer Väter, welche, nachdem sie durch die Perser gefallen und in unserem Lande bestattet sind, von uns jedes Jahr öffentlich durch Feierkleider und die übrigen herkömmlichen Gebräuche geehrt wurden, wobei wir von allem, was unser Boden und die Jahreszeit spendete, ihnen die Erstlinge darbrachten, ihnen wohlwollend als Männern aus befreundetem Lande und wie Bundesgenossen ihren ehemaligen Waffenbrüdern. Von diesem aber würdet ihr das Gegenteil tun, wenn ihr ein ungerechtes Urteil fället. Denn erwäget Folgendes: Pausanias hat jene hier beerdigt, im Glauben, sie in einem befreundeten Boden unter Freunden beizusetzen. Ihr aber, wenn ihr uns tötet und das plataeische Gebiet zum thebanischen machet, was anders würdet ihr tun, als eure Väter und Verwandte in feindlichem Lande bei ihren Mördern, der Ehrengeschenke, welche sie jetzt genießen, beraubt zurücklassen? Dazu würdet ihr den Boden, auf welchem die Hellenen befreit worden, unter das Joch der Knechtschaft bringen, und die Heiligtümer der Götter, zu welchen flehend jene die Perser besiegten, veröden und die von den Vätern ererbten Opfer den Stiftern und Urhebern entziehen. Nein, es verträgt sich nicht mit eurem Ruhme, ihr Lacedämonier, so gegen die gemeinsame Sitte der Hellenen und gegen eure Vorfahren zu sündigen und uns, eure Wohltäter, fremdem Hasse zulieb, ohne selbst von uns gekränkt zu sein, zu vertilgen. Vielmehr sollet ihr unser Schonen, das Herz der Rührung nicht verschließen, uns mit besonnenem Mitleide behandeln und bedenken, nicht allein, wie hart das Schicksal sei, das wir erleiden sollen, sondern auch, welche Männer es sind, die solches erdulden würden, und wie unbestimmbar es ist, ob nicht dieser Unfall manchen unverdient treffe. So bitten wir euch denn, wie es unserer Lage ziemt und die Not uns dringt, anrufend die gemeinsamen, auf denselben Altären verehrten Götter der Hellenen. Sie möchten euch eine uns günstige Gesinnung verleihen und jene Eide, welche eure Väter geschworen, euch vorhaltend, nahen wir euch um Schutz flehend bei den Gräbern der Väter und beschwören euch bei jenen Gefallenen. Lasst uns nicht in die Hände der Thebaner geraten und überliefert nicht eure besten Freunde ihren grimmigsten Feinden. Wir rufen euch jenen Tag ins Gedächtnis zurück, wo wir mit euren Vätern die glänzendste Tat vollbrachten, da wir heute in Gefahr sind, das Schrecklichste zu erleiden, indem wir unsere Rede schließen, was einmal sein muss, so schwer es auch Männern in unserer Lage ankommt, da mit dem Ende der Rede auch die Gefahr des Todes uns näher rückt. Lasst uns noch erwähnen, dass wir unsere Stadt nicht den Thebanern überliefert haben, denn wir hätten es vorgezogen, des Grässlichsten, des Hungertodes zu sterben, sondern zu euch sind wir vertrauensvoll übergegangen, und billig ist es, wenn unsere Bitten bei euch kein Gehör finden, dass ihr uns in den vorigen Stand versetzet und uns selbst das bedenkliche Los, das uns treffen mag, wählen lasset. Zugleich beschwören wir euch, uns Plateier der Hellenen, eifrigste Freunde, die wir euch flehend genaht, nicht aus euren Händen und eurem Schutze, dem wir vertraut, den Thebanern, unseren grimmigsten Feinden, zu überliefern, sondern unsere Retter zu werden und als Befreier der übrigen Hellenen nicht unseren Untergang zu beschließen. Also redeten die Plateier. Die Thebaner aber, welche fürchteten die Lacedämonier, möchten durch ihren Vortrag zur Nachsicht gestimmt werden, traten vor und verlangten auch für sich das Wort, da auch jenen gegen ihre Meinung gestattet worden sei, einen längern Vortrag zu halten, als die Antwort auf jene Frage erfordert hätte. Man genehmigte dies, und nun redeten sie also. Wir würden nicht um die Erlaubnis, einen Vortrag zu halten, gebeten haben, wenn jene sich auf eine kurze Beantwortung der Frage beschränkt und sich nicht gegen uns gewendet und uns Vorwürfe gemacht hätten, wobei sie sich zugleich selbst wegen solcher Dinge, die dem vorliegenden Falle fremd sind und nicht zum Anklagepunkt gehören, weitläufig gerechtfertigt und Eigenschaften, die niemand getadelt hat, an sich gelobt haben. Wir haben also jetzt der einen Behauptung zu widersprechen, die andere zu widerlegen, damit ihnen weder unsere Fehler noch ihre Meinung von sich zugut komme und ihr über beides die Wahrheit vernehmet und so den Spruch fället. Wir gerieten zuerst mit ihnen in Zwist, als sie, nachdem wir Plataea später als das übrige Böotien angebaut und mit demselben noch andere Orte zu Pflanzorten gemacht hatten, welche wir nach Vertreibung des zusammengelaufenen Haufens in Besitz nahmen, sich weigerten, unserer Oberleitung, wie es von Anfang an bestimmt war, sich zu unterwerfen. Dabei sagten sie sich von den übrigen Böotiern los und verletzten das uralte Recht. Als sie nun dazu genötigt werden sollten, so schlossen sie sich an die Athener an und fügten uns in Verbindung mit diesen manchen Schaden zu, wofür sie auch wieder manches litten. Sie behaupten, beim Einbruche der Barbaren in Hellas allein unter den Böotiern es nicht mit den Persern gehalten zu haben, und darauf sind sie vornehmlich stolz und schmähen uns darüber. Wir aber behaupten, dass sie nur darum nicht auf persische Seite traten, weil auch die Athener es nicht taten. Jedoch waren sie auch auf dieselbe Weise in der Folge die einzigen Böotier, welche, als Athen die Hellenen bekriegte, es mit den Athenern hielten. Und nun erwäget, in welcher Lage beide Staaten sich befanden, als sie jenes taten. Unsere Verfassung war gerade damals weder eine gesetzmäßige Herrschaft der Minderzahl noch eine Volksregierung, sondern es leiteten wenige vorherrschende Männer die Geschäfte, ein Zustand, welcher den Gesetzen und einer vernünftigen Einrichtung am meisten widerspricht und an die Zwingherrschaft am nächsten grenzt. Und jene, in der Hoffnung, ihre besondere Gewalt sicherer zu behaupten, wenn die Sache der Perser siegte, hielten gewaltsam das Volk im Zaume und führten die Perser ins Land. Es hat also nicht die Stadt in Gesamtheit jenes getan, da sie nicht über sich selbst gebieten konnte. Eine unverdiente Schmähung ist es daher, wenn man ihr ein Vergehen vorwirft, das sie in ungesetzlichem Zustande begangen. Bedenket vielmehr, was wir taten, seit unsere Stadt nach dem Abzuge der Perser ihre gesetzliche Verfassung wieder erhalten hatte. Als die Athener später uns überfielen und das übrige Hellas sowohl als unser Land sich zu unterwerfen trachteten und vermittelst des Parteigeistes bereits einen großen Teil desselben gewonnen hatten, erinnert euch, wie wir damals bei Koroneia fochten und durch den Sieg über sie Böotien befreiten. Und sehet, wie wir jetzt zur Befreiung der übrigen so eifrig mitwirken, indem wir Reiterei und Kriegsmittel in solcher Menge wie kein anderer verbündeter Staat liefern. So viel zu unserer Rechtfertigung wegen des Übertritts zu den Persern. Nun aber wollen wir versuchen, dazu tun, dass ihr den Hellenen weit mehr Unrecht zugefügt habt und mit größerem Rechte jede Strafe verdient. Ihr behauptet, um euch gegen uns zu schützen, Bundesgenossen und Mitbürger der Athener geworden zu sein. Nun, so hättet ihr sie nur in Betreff der Händel mit uns zu Hilfe rufen und nicht im Bunde mit ihnen andere angreifen sollen, und dies hätte in eurer Macht gestanden, wenn auch die Athener euch zu manchem wider euren Willen hätten veranlassen wollen, da ja jener Bundesverein gegen die Perser mit diesen Lacedämoniern noch bestand, den ihr vornehmlich zu eurer Verteidigung anführet. Dieser war hinreichend, euch gegen uns zu schützen und, was das Wichtigste war, euch in die Lage zu versetzen, mit Sicherheit eure Maßregeln zu nehmen. Aber ihr habt freiwillig und bereits nicht mehr gezwungen die Partei der Athener vorgezogen. Nun behauptet ihr zwar, es wäre schändlich gewesen, eure Wohltäter zu verraten, aber weit schändlicher und ungerechter ist es, die sämtlichen Hellenen, zu deren Bunde ihr geschworen hattet, zu verraten, als die Athener allein, da diese Hellas unterjochen, jene aber es befreien wollen. Die Art aber, wie ihr ihre Wohltat erwidert habt, ist dieser nicht entsprechend und nicht frei vom Vorwurfe der Schande, denn ihr habt, wie ihr behauptet, als ungerecht Bedrängte sie zu Hülfe gerufen, und doch habt ihr ihnen andere widerrechtlich bedrängen helfen. Gleichwohl ist vielmehr das schimpflich, Gefälligkeiten nicht in gleichem Maße zu erwidern, als die zwar gerecht erworbenen, aber nur auf ungerechtem Wege zu erstattenden Ansprüche anderer auf Dankbarkeit nicht zu befriedigen. Dadurch habt ihr nun bewiesen, dass ihr auch damals nicht den Hellenen zuliebe der Verbindung mit den Persern euch allein enthieltet, sondern weil die Athener so handelten, und dass ihr nur diesen euch gleichstellen, hingegen in Widerspruch gegen jene handeln wolltet. Und nun verlangt ihr, dass die Rechtschaffenheit, die ihr um anderer Willen bewieset, euch zum Vorteile gereiche. Aber dies ist nicht billig. Vielmehr, wie ihr die Partei der Athener wähltet, so bestehet nun mit ihnen den Kampf und führet nicht die vormals geschlossene Eidgenossenschaft an, als ob sie jetzt eure Rettung werden müsste. Denn ihr habt diese verlassen und verletzt und habt lieber die Ägineten und einige andere der Eidgenossen unterjochen helfen, als dass ihr dies verhindert hättet. Und zwar aus ungezwungenem Entschlusse und im Besitze der Verfassung, welche ihr bis heute gehabt, ohne dass jemand euch wie uns einen Zwang auferlegte. Auch die letzte Aufforderung, euch ruhig zu verhalten und keinem von beiden Teilen zu helfen, welche vor der Einschließung eurer Stadt an euch erging, habt ihr zurückgewiesen. Wer sollte nun mit größerem Rechte den Hass aller Hellenen verdienen, als ihr, die ihr zu ihrem Unheil eure Tapferkeit gezeigt habt? Habt ihr euch je rechtschaffen bewiesen, wie ihr behauptet, so lag das, wie sich jetzt zeigt, nicht in eurem Charakter, sondern was eure natürliche herrschende Neigung war, ist nun nach der Wahrheit an den Tag gekommen. Denn ihr habt mit den Athenern den Weg der Ungerechtigkeit gewandelt. Dies ist, was wir über unsern unfreiwilligen Übertritt auf die persische Seite und eure freiwillige Anhänglichkeit an die athenische Partei zu erklären hatten. Ende von drittes Buch, Teil 6.